Platz ist rein, neuer Gang ist gerade nach oben bücken. Nicht so viel Fragen mit dem Routenplaner voll durch das Leben. Nach dem eigenen Glück und den Finanzen streben. Glück hat wer Arbeit und mit dem Arsch in der Spur bei all den Reformen und der Konjunktur. Wer weiß, wie lange Nachtisch noch im Duden steht oder wer eure Sicherheit hier untergräbt. Ich werd euch alle auf den Mars schießen, damit ihr mal aus der Ferne seht, für was ein Scheiß ihr jeden Tag aufsteht, um was ein Scheiß sich euer Leben dreht. Und könnt ihr euch beim Zaunstreichen zusehen, da 40 Stunden mal Ohren am Band, euer kaltes Ehebett betrachten, mit all den Lügen und all den Grenzen, die ihr euch erschaffen habt. Doch solange man gegen Nachbarn noch Prozess führen kann, weil die Kinder zu laut und der neue Baum zu nah dran an eurem Garten mit dem Rasen und den Edelrosen steht, scheint die Welt noch in Ordnung und sie sich noch dreht. Da ist kein Terror, der euch Rasen-Nazis reinfuschen kann. Euer Bürgerkrieg ist noch sicher und ihr setzt daran, zu gewinnen, was irgend zu gewinnen geht. Unbürgerlich, wer keinen Sinn darin sieht, ich werd euch alle auf den Mars schießen, damit ihr mal aus der Ferne seht, für was ein Scheiß ihr jeden Tag aufsteht, um was ein Scheiß sich euer Leben dreht. Und könnt ihr euch beim Zaunstreichen zusehen, da 40 Stunden mal Ohren am Band, euer kaltes Ehebett betrachten, mit all den Lügen und all den Grenzen, die euch selbst erschaffen habt. Ihr leidet gerne, ihr leidet schwer, doch das Leid anderer Menschen interessiert euch nicht so sehr. Eher ist es so, dass es euch fast erstickt, weil's von euren Sorgen ablenkt, von denen's doch so viele gibt. Und dann noch Statussymbole im Staffellauf. Garage per Knopfdruck Auto auf. Ich werd euch alle auf den Mars schießen, damit ihr mal aus der Ferne seht, für was ein Scheiß ihr jeden Tag aufsteht, um was ein Scheiß sich euer Leben dreht. Könnt ihr euch beim Zaunstreichen zusehen, nach 40 Stunden mal Ohren am Band, euer kaltes Ehebett betrachten, mit all den Lügen und all den Grenzen, die ihr euch selbst erschaffen habt. Ich werd euch alle auf den Mars schießen, damit ihr mal aus der Ferne seht, für was ein Scheiß ihr jeden Tag aufsteht, um was ein Scheiß sich euer Leben dreht. Und könnt ihr euch beim Zaunstreichen zusehen, nach 40 Stunden mal hoch am Band, euer kaltes Ehebett betrachten, all die Lügen und all die Grenzen, die ihr euch selbst erschaffen habt.